zu meiner Person. Also, wie gesagt, seit 30 Jahren in Berlin. Ich habe da studiert, habe da auch an der Uni gearbeitet, war da auch in verschiedenen politischen Zusammenhängen und habe mich nun seit sehr langer Zeit auch sehr intensiv mit der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt, habe da verschiedene Artikel und Bücher dazu publiziert. Anfang der 90er Jahre so ein relativ dicken Schinken, die Wissenschaft vom Wert, wo es eigentlich nochmal so drum gegangen ist, diese Kritik der politischen Ökonomie abzuklopfen, also nicht einfach zu wiederholen, sondern abzuklopfen, was daran haltbar, brauchbar ist, wo es eventuell Probleme gibt, wo es auch bei Marx selber Ambivalenzen gibt. Denn es hat ja so in den letzten 30, 40 Jahren, nachdem bedingt durch Faschismus, Stalinismus und dann Kalten Krieg, die Diskussion um die marxische Theorie weitgehend, zumindest in Westeuropa, zum Erliegen gekommen ist und auch in Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen es nicht mehr allzu viele Leute gab, die sich da wirklich noch positiv auf den Marx bezogen haben, gab es ja so im Gefolge der Studentenbewegung der 60er Jahre eine neue Beschäftigung mit Marx, die auch teilweise neue Aspekte der marxischen Theorie ins Zentrum gestellt hat. Bis dahin hatte man ja in Marx häufig so den großen Ökonomen der Arbeiterbewegung gesehen. Als eine der Folgen dieser neuen Beschäftigung mit Marx hat man allerdings auch zur Kenntnis genommen, dass der Marx das Kapital, sein Hauptwerk, keineswegs mit dem Untertitel versehen hat, eine neue politische Ökonomie oder so etwas Ähnliches, sondern Kritik der politischen Ökonomie. Und es wurde dann darüber debattiert, was heißt eigentlich hier Kritik der politischen Ökonomie? Es geht darum, eine gesamte Wissenschaft zu kritisieren. Es geht darum, spontane Bewusstseinsformen zu kritisieren, die sich in dieser Gesellschaft bilden. Es geht darum, einen Vergesellschaftungszusammenhang zu kritisieren und nicht einfach nur eine bestimmte Art der Verteilung. Und alle diese Debatten, die ich da also jetzt nur ganz nicht mal erwähnen kann, die bildeten so den Hintergrund von meiner Auseinandersetzung mit Marx, wie sie dann eben in dieser relativ dickleibigen Arbeit ihren Niederschlag gefunden haben. Und dieses Buch jetzt, was du gerade erwähnt hast und was einige von euch vor sich liegen haben oder mal gelesen haben, das war der Versuch, vor dem Hintergrund von diesen Debatten in die marxische Kritik der politischen Ökonomie einzuführen, dabei diese neuen Aspekte wirklich auch entsprechend zur Kenntnis zu nehmen, hervorzuheben und gleichzeitig aber auch einzuführen, was vielfach ja in der Vergangenheit nicht passiert ist, wirklich in alle drei Bände. Also nicht einfach so ein bisschen Arbeitswehrtheorie, erster Band und dann vielleicht noch Ausbeutung, also Kapital, Ausbeutung, Klassenkampf. Und das ist es dann, also in diesen drei Bänden steht erheblich mehr drin. Die bilden auch ein Ganzes, man hat wirklich nur was davon. Wenn man sie insgesamt zur Kenntnis nimmt, dann hat man allerdings auch sehr viel davon. Und das habe ich versucht in dieses Buch einigermaßen reinzupacken. Und ob es gelungen ist, das müssen die Leser und Leserinnen entscheiden. Gut, so viel also zu meinem Hintergrund. Und nun zum Thema des heutigen Abends. Ihr habt mich ja bei der Einladung, habt ihr mich eben gefragt, ob ich so ein Thema machen könnte, Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse, ein bisschen angelehnt an das 10. Kapitel meines Buches. Allerdings auch gleich mit der Bemerkung, es sollte sehr einführenden Charakter haben, da ja vielleicht auch Leute hierher kommen ohne Vorkenntnisse. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verwegen, also diesen 10. Kapitel gehen ja 9 Kapitel voraus und das ist nicht so ganz zufällig. Und jetzt soll man das, was im 10. Kapitel behandelt wird, aber so darstellen, dass es alle verstehen können, auch wenn sie diese 9 Kapitel nicht gelesen haben. Insofern werde ich jetzt nicht einfach dieses 10. Kapitel hier darstellen, sondern ich werde versuchen, eine vereinfachte Version davon darzustellen, auch auf ein paar andere Sachen noch einzugehen, dass man dem einigermaßen folgen kann. Wenn man dem nicht folgen kann, wenn ich das doch vielleicht ein bisschen falsch angelegt habe, dann bitte sofort Fragen stellen. Also mein Bestreben ist es, möglichst verständlich zu sein und nicht irgendwie einen langen Vortrag zu halten. Also insofern, wenn was unklar ist, gleich Fragen stellen. Wenn es wirklich eine Diskussion gibt, also wo meine Sichtweise kann man natürlich kritisieren, kann da eine ganz andere Sichtweise auch haben. Das sollten wir dann vielleicht im Anschluss diskutieren. Aber jetzt reine Verständnisfragen, die stellt bitte sofort. So, nun also zum Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse, wie das Thema angekündigt ist. Dieses Thema versteht sich nicht so ganz von selber. Auch heute, wenn man über marxische Kapitalismuskritik spricht, dann hat man zunächst mal so Begriffe im Kopf wie Klasse, Klassenkampf, Ausbeutung. Und die sind ja auch keineswegs falsch. Wir leben in einer kapitalistischen Klassengesellschaft. Das gilt es auch immer wieder hervorzuheben. Gegen Thesen von einem angeblichen Verschwinden der Klassen oder gegen dem, was uns in alltäglicher Politik so entgegenkommt als Gemeinwohlorientierung oder gar nationale Interessen, wo man doch irgendwie zusammenstehen müsse oder zumindest den richtigen Weg finden, um diese nationalen Interessen zur Geltung zu bringen. Insofern ist die Betonung, dass wir hier eine Klassengesellschaft haben, dass es Klassenkampf gibt, dass es Ausbeutung, dass es Klassenherrschaft gibt, ist es überhaupt nicht falsch, aber es ist halt nur die halbe Miete. Darin erschöpft sich kapitalistische Klassengesellschaft noch lange nicht und es erschöpft sich auch keineswegs die marxische Theorie darin. Diese Betonung von Klassen und Klassenkampf, die ist etwa sehr stark vertreten im Kommunistischen Manifest von Marx, was ja auch immer wieder gerne zitiert wird, 1848 geschrieben und erschienen. Nur ist der Marx da keineswegs dabei stehen geblieben. Als 1867 der erste Band des Kapitals erschienen ist, hat er auch wirklich 20 Jahre lang weitergearbeitet und ich würde auch schon sagen, einen qualitativen Fortschritt in der Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erreicht. Es geht also mir auch hier nicht um die Person Marx, was die früher oder was die später analysiert hat. Es geht mir schon um die Analyse des Kapitalismus. Und da ist eben die Betonung auf beide Wortteile zu richten. Also ich habe ja eben schon den Begriff angeführt, kapitalistische Klassengesellschaft. Und da muss man eben beides untersuchen, nicht nur die Klassengesellschaft, sondern auch, was ist eigentlich das spezifisch Kapitalistische. Und in einem Großteil dessen, was ich so marxistische Klassentheorie nennt, was, also du hast auch den Begriff, den ich hier verwendet habe, ja schon angesprochen, was so in dem traditionellen, weltanschaulichen Marxismus, der in der Arbeiterbewegung dominant war, was da unter Klassentheorie, Klassenverhältnissen, Klassenkampf hervorgehoben worden ist, Das war eigentlich noch gar nichts spezifisch Kapitalistisches, sondern das sind alles Verhältnisse, die jede Klassengesellschaft charakterisieren. Dass es eine herrschende Klasse gibt, eine beherrschte, eine Klasse, die ausgebeutet wird, eine Klasse, die sich das gesellschaftliche Mehrprodukt aneignet. Das ist noch überhaupt nichts spezifisch Kapitalistisches, sondern das ist alles eine Eigenschaft oder sind alles Eigenschaften, die wir bei jeder Klassengesellschaft finden. Was ist aber nun das spezifisch Kapitalistische? Das spezifisch Kapitalistische besteht eben nicht einfach darin, dass man jetzt neue Klassen identifiziert, also dass man sagt, im Mittelalter, da standen sich halt die Grundherren gegenüber und die Leibeigenen, und im Kapitalismus, da steht sich jetzt die Bourgeoisie und das Proletariat gegenüber. Das ist so ungefähr die Argumentation vom Kommunistischen Manifest. Im Kapital argumentiert Marx wesentlich anders. Da fängt er nämlich gar nicht, wie das im Kommunistischen Manifest der Fall war, mit den Klassen an. Die Klassen waren auch vorgesehen mit einem eigenen Kapitel, aber ganz am Ende des dritten Bandes. Das ist dieses berühmte Schlusskapitel, von dem eben nur anderthalb Seiten geschrieben sind. Dann bricht das Manuskript ab. Und davor steht eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, wo zwar Klassen auftauchen, ich werde auch gleich noch darauf eingehen, wie, wo allerdings ein eigener Vergesellschaftungszusammenhang analysiert wird, der sich grundsätzlich unterscheidet von jedem vorkapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang. Und diesen spezifisch kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang, den kann man, wenn man jetzt ein Etikett sucht, den kann man dann fassen mit dem Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse. Um allerdings einigermaßen verständlich zu machen, was mit diesem Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse gemeint ist, muss ich zunächst mal kurz auf die Differenzen von kapitalistischen und vorkapitalistischen Verhältnissen eingehen. In allen vorkapitalistischen gesellschaftlichen Zuständen finden wir persönliche Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse vor. Das heißt, eine Person oder mehrere Personen sind von einer anderen Person persönlich abhängig, unterliegen ihrer Herrschaft. Also ganz einfach beim antiken Sklaven. Der Sklave X ist das Eigentum des Bürgers Y. Er ist, also die Person X, der Sklave X, ist der Person des Eigentümers unmittelbar unterworfen. Der ist unmittelbar der Herrscher über ihn, der kann ihn verkaufen, zur Arbeit zwingen, im Prinzip mit ihm machen, was er will. Ähnlich im Feudalismus, leibeigene Bauern, die sind nicht leibeigen im Allgemeinen, sondern die sind leibeigen zu einem bestimmten Grundherrn. Also auch hier haben wir wieder ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis. Und weil in diesen Gesellschaften die Abhängigkeiten persönlich strukturiert waren, finden wir da auch keine solche Trennung einer ökonomischen und politischen Gewalt, wie sie in bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen typisch ist. Also der Grundherr, von dem diese leibeigenen Bauern abhängig sind, der ist meinetwegen gleichzeitig auch noch Gerichtsherr in seiner Region. So etwas ist heutzutage getrennt, also der Kapitalist, der Arbeitskräfte anstellt, ist nicht gleichzeitig auch noch Verwaltungsbeamter, Richter, Staatsanwalt oder etwas Ähnliches. Bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse zeichnen sich demgegenüber nämlich durch unpersönliche Herrschaftsverhältnisse aus. Auf allgemeinster Ebene sind bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse dadurch charakterisiert, dass sich die Verhältnisse von wahren Besitzern verallgemeinert haben. Indem nämlich Land und die Arbeitskraft zur Ware geworden sind, also nicht einfach nur Produkte, die man herstellt, sondern insbesondere Land und die Arbeitskraft zur Ware geworden sind, sind im Prinzip alle Warenbesitzer, also auch derjenige, der kein Produkt hat, der hat er zumindest seine eigene Arbeitskraft, die er dann auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann. Und als Warenbesitzer, als Warenverkäufer, tritt er zu dem anderen in ein Tauschverhältnis, steht dem anderen als freier und gleicher Vertragspartner gegenüber. Das Verhältnis zwischen ausbeutender und ausgebeuteter Klasse ist also keineswegs verschwunden, aber es ist zunächst mal vermittelt als ein Verhältnis von freien und gleichen Warenbesitzern, die einen Vertrag eingehen, der auch wieder aufgelöst werden kann. Und das ist ja durchaus auch ein historischer Fortschritt. Ich bin, wenn ich jetzt in üblen Arbeitsverhältnissen beschäftigt bin, bin ich der Willkür dieses Unternehmers, der mich beschäftigt, nicht im selben Maße ausgeliefert wie ein antiker Sklave oder ein mittelalterlicher Bauer. Zumindest formell habe ich die Möglichkeit, dem zu entkommen. Bürgerliche Denker schließen daraus dann häufig schon, dass überhaupt Herrschaftsverhältnisse nicht mehr existieren, dass wir in einem Reich von Freiheit und Gleichheit leben. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Und Marx im Kapital betont denn auch, dass die modernen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen frei sind, aber frei in doppeltem Sinne. Sie sind einerseits rechtlich freie Personen, die sich zu ihrer Arbeitskraft überhaupt als einer Ware verhalten können, die sie verkaufen können. Das kann der Sklave oder der leibeigene Bauer eben nicht. Aber die modernen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen sind auch noch frei in einem zweiten Sinne. Sie sind nämlich frei von allen Lebens- und Produktionsmitteln. Das heißt, sie haben nicht nur die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern gleichzeitig stehen sie der Notwendigkeit gegenüber, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sonst haben sie keine Möglichkeit des Überlebens in dieser Gesellschaft. Und insofern sind sie gezwungen, sich freiwillig in ein Ausbeutungsverhältnis zu begeben. Es ist nicht der persönliche Zwang eines Grundherren oder eines Sklavenbesitzers, sondern der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der sie in diesen Zwang reintreibt. Und es ist ja bekannt, in der bürgerlichen Gesellschaft, es gibt ja dieses schöne Bonmot, Ausbeutung ist schlimm. Aber was ist für den modernen Lohnarbeiter noch schlimmer, als ausgebeutet zu werden in der bürgerlichen Gesellschaft? Noch schlimmer, als ausgebeutet zu werden, ist nicht ausgebeutet zu werden in der bürgerlichen Gesellschaft. Weil dann ist das Überleben eben massiv infrage gestellt. Die Herstellung dieser doppelten Freiheit, die im bürgerlichen Denken als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, die war nun allerdings ein keineswegs harmloser oder gewaltloser Prozess. Diese Herstellung der doppelten Freiheit, also einerseits der bürgerlichen Freiheit, der Freiheit als Rechtssubjekt, aber andererseits eben auch der Freiheit von allen Lebensmitteln, diesen Prozess beschreibt Marx am Ende des ersten Bandes unter dem Titel Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, wo er deutlich macht, dass für die Entstehung des Kapitalismus eben keineswegs die Aufhäufung von Reichtümern der entscheidende Anfangspunkt war, die gab es auch schon in vorkapitalistischen Zeiten, sondern der entscheidende Punkt, der dem modernen Kapitalismus zum Durchbruch verholfen hat, das war eben die Entstehung dieser doppelt freien Arbeiter. Und das war ein sehr gewaltsamer Prozess der Enteignung von Bauern, von Landarbeitern, die zunächst mal über ihre Produktionsmittel verfügt haben. Gut, das nun nur so als historischer Hinweis. Diese formelle Freiheit, sie existiert, sie ist auch nicht in irgendeiner Weise gering zu schätzen, aber wie gesagt, sie widerspricht keineswegs der Existenz von Klassenverhältnissen. Im bürgerlichen Denken wird das unterschiedlich reflektiert, also insbesondere bei dem Neoliberalismus, den wir jetzt so die letzten 20, 25 Jahre genießen durften. Da wird die Freiheit des Individuums herausgestellt. Das heißt, es wird der Fokus darin gesehen, dass das Individuum als Warenbesitzer frei und gleich agiert mit allen anderen. Und auch der bloße Arbeitskraftbesitzer, der gilt ja inzwischen vielfach als Unternehmer seiner selbst. Also es gibt ja diese schönen Bezeichnungen vom Arbeitskraftunternehmer oder von der Ich-AG. Also es wird in diesem neoliberalen Denken eigentlich gar kein Unterschied mehr gemacht zwischen verschiedenen Klassen, sondern wir sind eben alle unternehmerische Individuen. Die Konservativen, die haben da eher noch einen, zumindest Rudimente eines Klassenbegriffs, zum Teil auch verwurzelt etwa in einer katholischen Soziallehre, die ja sehr wohl noch Stände unterscheidet. Da wird durchaus gesehen, dass hinter dieser materiellen, hinter dieser formellen Gleichheit eine materielle Ungleichheit steckt. Und diese materielle Ungleichheit wird dann versucht, zumindest zum Teil, zu kompensieren durch staatliche Maßnahmen, durch meinetwegen eine Arbeitsschutzgesetzgebung, durch sozialstaatliche Maßnahmen, durch ein Steuersystem mit progressiven Steuersätzen und Ähnliches. Ich erwähne das deshalb, um deutlich zu machen, wenn man diese formelle Freiheit, die formelle Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer, durch die sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft auszeichnet, wenn man die kritisieren will und dann einfach drauf sich beruft, ja, aber die Leute sind doch materiell ganz ungleich, dann ist es zwar richtig, aber noch keine sehr fundamentale Kritik an diesen kapitalistischen Verhältnissen, sondern man kann das sehr wohl ganz immanent aufnehmen und in Richtung von einer anderen, gerechteren Verteilung auffassen. Die Marx'sche Analyse ging da erheblich tiefer und damit auch seine Kritik an dieser Gesellschaft. Bevor ich da allerdings drauf komme, will ich noch einen zweiten Unterschied kurz erwähnen, der die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse von allen vorkapitalistischen unterscheidet. Also der erste Unterschied war, dass es keine persönlichen, also dass es mag zwar persönliche Abhängigkeiten geben, aber der Kapitalismus beruht nicht auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Der zweite wichtige Unterschied ist, dass es zwar Ausbeutung in allen Klassengesellschaften gegeben hat, dass es in allen Klassengesellschaften eine Klasse gegeben hat, die ein Mehrprodukt produzierte und eine andere, die sich dieses Mehrprodukt aneignete, dass aber der Zweck dieser Aneignung in kapitalistischen Verhältnissen ein ganz anderer ist. In vorkapitalistischen Verhältnissen diente diese Ausbeutung dem Konsum der herrschenden Klasse. Dieser Konsum konnte ein individueller Luxuskonsum sein, das konnte ein religiös bedingter Konsum sein, dass also riesige Tempel irgendwo hingestellt worden sind, oder dieser Konsum konnte in verschiedene Kriege fließen, die etwa im Mittelalter die Fürsten gegeneinander geführt haben. Im Kapitalismus hat diese Ausbeutung einen anderen Zweck. Natürlich kann ein Eigentümer eines großen Unternehmens auch gut leben, und also gerade so gegenwärtig sind ja die Höhe von Managergehältern immer wieder eine Schlagzeile wert. Nur ist das überhaupt nicht das Entscheidende an kapitalistischer Ausbeutung. Der Zweck von Mehrwert- und Profitproduktion ist nämlich nicht der Kapitalist, sondern das Kapital. Profitmaximierung erfolgt, um diesen Profit erneut zu investieren und in der nächsten Runde erneut den Profit noch weiter zu maximieren. Also die Produktionsanlagen entweder auszudehnen oder zu modernisieren, also neue Techniken einzuführen, um billiger zu produzieren als die Konkurrenz. Oder meinetwegen auch, wenn die Finanzmärkte höhere Profitraten versprechen, dass den Profit von diesem Jahr dann eben am Finanzmarkt zu investieren, um dort noch höhere Profitraten zu realisieren. Das heißt, Ausbeutung, die Aneignung dieses Mehrprodukts, ist unter kapitalistischen Bedingungen ein selbstzweckhafter Prozess. Natürlich können einzelne Kapitalisten da was von profitieren, das ist gar nicht, wird gar nicht in Abrede gestellt, aber der gesellschaftliche Zweck dieses Prozesses ist ein anderer. Es ist ein selbstzweckhafter Prozess und wird im bürgerlichen Denken denn auch als ein Sachzwang aufgefasst, dem keiner entkommen kann. Und da sind wir nun schon ziemlich nah bei dem, was Marx unter Fetischismus versteht. Wenn Marx vom Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse spricht, dann ist er bereits die Wortwahl, also dass er das Fetischismus nennt, ist in gewisser Weise polemisch. Die bürgerliche Gesellschaft, also so wie sie im 18., 19. Jahrhundert entstanden ist, war ja durchaus in ihrem Selbstverständnis stolz auf aufklärerische Traditionen. Man hat mit irgendwelchem Aberglauben Schluss gemacht. Man hat auch die Kirche kritisiert, hat die Religion kritisiert. Und im 18., 19. Jahrhundert hat man ausgehend von Europa sicher auch große Teile der restlichen Welt unterworfen und stellte da fest, da gibt es also eine Menge sogenannter primitiver Völker, die irgendwelchen Holzstückchen oder Stofffetzen magische Kräfte zubilligen, die also einem Fetischismus unterliegen. Also diese Fetisch, also wenn man rein vom Wort her vorgeht, heißt es, einem Gegenstand werden irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten zugesprochen. Ein bemaltes Holzstückchen könnte angeblich über mein Glück oder Unglück entscheiden. So der Glauben dieser primitiven Völker. Und die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft hat sich da natürlich weit darüber erhoben und unter anderem solche Argumente auch geltend gemacht, um ihre Raub- und Eroberungszüge zu rechtfertigen. Man musste den Leuten ja erstmal Kultur und Zivilisation beibringen. Und wenn sie die halt nicht freiwillig annehmen wollten, mit Gewehren und Kanonen nachhelfen. Wenn nun Marx vom Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft spricht, dann ist es zunächst mal eine polemische Spitze gegen dieses Selbstverständnis, wir sind ja so aufgeklärt, so rational und die anderen sind so primitiv. Allerdings ist dieser Fetischismusbegriff bei Marx selber oder bei den Lesern und Leserinnen, die sich mit Marx auseinandergesetzt haben, häufig auch missverstanden worden. Oder der Begriff wurde gar nicht so richtig wahrgenommen, so wie du das vorhin ja auch einleitend schon gesagt hast. Und wenn man ihn gehört hat, dann hat man da so ein Alltagsverständnis mit verbunden, wie man ja heute auch zum Beispiel von Markenfetischismus spricht. Also es genügt nicht, dass man irgendwie eine warme Jacke hat, sondern die warme Jacke muss von der Marke XY sein. Sonst kann man sich ja nirgendwo sehen lassen mit. So ein Verhalten bezeichnet man dann als Markenfetischismus und damit ist lediglich halt gemeint, man überschätzt die Bedeutung von irgendetwas. Einen solchen vagen, allgemeinen Begriff von Fetischismus hat Marx nicht. Der hat einen sehr präzisen, sehr genauen Begriff von Fetischismus, der mit diesen vagen Verwendungen nichts zu tun hat. Allgemein bekannt oder nicht allgemein bekannt, wenn man sich ein bisschen mit Marx beschäftigt hat, vielleicht bekannt, ist der Warenfetischismus, der bereits im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals eine große Rolle spielt und der zum Teil also in der Philosophie rezipiert worden ist. Also das weiß man noch, dass Marx sich mit dem Warenfetischismus auseinandergesetzt hat. Was man allerdings häufig nicht weiß, ist, dass dieses Fetischkonzept und verwandte Konzepte wie das der Mystifikation gesellschaftlicher Verhältnisse, der Verkehrung gesellschaftlicher Verhältnisse, ein zentraler Bestandteil aller drei Bände des Kapitals sind. Also die Auseinandersetzung mit Fetischismus bei Marx, die reduziert sich nicht auf den Warenfetisch im ersten Kapitel, sondern der Marx versucht im Grunde genommen bei jeder ökonomischen Kategorie, bei jeder einzelnen Kategorie, Wert, Geld, Kapital, Profit, Zins, fixes Kapital, zirkulierendes Kapital, versucht er deutlich zu machen, dass diese Kategorien gewissermaßen einen Doppelcharakter haben. Sie sind einerseits Ausdruck ökonomischer Verhältnisse, die wir im Kapitalismus vorfinden. Sie sind aber gleichzeitig Verkehrung genau dieser ökonomischen Verhältnisse. Und diese Kritik der politischen Ökonomie, die ich vorhin erwähnt habe, die also Marx zum Untertitel des Kapitals machte, die zielt genau auf diesen Doppelcharakter, dass nämlich er der bürgerlichen Ökonomie vorwirft, diesen Doppelcharakter nicht gesehen zu haben, auch in gewisser Weise dass sie nicht dazu in der Lage war, das zu sehen, das ist nicht ganz zufällig, und dass sie damit teilhat an der Produktion dieser verkehrten Verhältnisse. Und wenn er nun, also Marx, den Kapitalismus analysiert, dann ist es nicht einfach nur eine Analyse von ökonomischen Tatbeständen, die sich halt jetzt irgendwie von der Analyse von den anderen unterscheidet, sondern gleichzeitig Dechiffrierung, Kritik dieser verkehrten Verhältnisse. Also insofern fließt da Darstellung und Kritik immer zusammen. Das ist nicht, es wird nicht erst was dargestellt und nach drei Bänden Darstellung kommt irgendwann die Kritik, sondern die Kritik ist im Grunde genommen in jeder Kategorie anwesend. Ich will versuchen, das ein bisschen an dem Warenfetisch und dann noch am Kapitalfetisch zu verdeutlichen. Warenfetisch, damit ist gemeint, ganz kurz und knapp, also man kann da viel mehr dazu sagen, aber ich versuche es mal ganz kurz und knapp zu machen, ist damit gemeint, dass gesellschaftliche Verhältnisse der Produzenten als objektiv sachliche Eigenschaften von Dingen erscheinen. In einer warenproduzierenden Gesellschaft findet die Produktion einerseits als Privatproduktion statt. Ich produziere für mich, hat mir, also wenn ich jetzt selbstständiger Warenproduzent bin, hat mir keiner was reinzureden. Gleichzeitig haben wir aber arbeitsteilige Vorproduktion. Ich bin darauf angewiesen, dass mir andere die Vorprodukte liefern, die ich benötige für mein Produkt. Und umgekehrt bin ich darauf angewiesen, dass andere meine Produkte benötigen, damit ich im Tausch was einnehme, um dann wiederum das kaufen zu können, was ich brauche. Also es gibt auf der einen Seite eine allseitige stoffliche Abhängigkeit, vermittelt durch die Arbeitsteilung, auf der anderen Seite aber eine Privatproduktion, wo keiner etwas mit dem anderen zu tun hat. Wenn ich jetzt privat so produziere, dann kann mir das durchaus passieren, dass das, was ich produziere, für den Rest der Gesellschaft bedeutungslos ist, nutzlos ist. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Verhältnis zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit, dass ich entweder was Nützliches für die anderen bringe oder eben auch nicht. Ja, aber wie wird mir das mitgeteilt? Nicht etwa, dass man sich zusammensetzt, also in irgendeiner gesellschaftlichen, kooperativen Weise und darüber redet, was man braucht, was nützlich ist oder was nicht nützlich ist, sondern mitgeteilt wird mir das über die Eigenschaften meines Produkts als Ware. Wenn mein Produkt unverkäuflich ist, wenn es offensichtlich keinen Wert hat, dann ist das die Information, ich habe keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit geleistet. Wenn man mir das Ding hingegen aus der Hand reißt, dann ist das die Information, ich habe einen ganz wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit geleistet. Nur so macht sich das natürlich keiner klar, sondern es erscheint als eine objektive Eigenschaft dieser Ware. Sie hat Wert oder sie hat keinen Wert. Sie hat einen Wert von einem großen Umfang, einen hohen Wert oder einen niedrigen Wert. Also die gesellschaftlichen Beziehungen der Produzenten erscheinen als dienlich gegenständliche Eigenschaften einer Sache. Das ist ganz kurz gesagt der Warenfetisch. Aber heißt es nun, dass dieser Warenfetisch einfach nur falsch ist? So wird er nämlich auch häufig aufgefasst. Also dass es nur darum gehen würde zu sagen, naja, das sind doch gesellschaftliche Beziehungen und nicht einfach die Eigenschaften von Waren, unabhängig von den Menschen. Das ist doch eine völlig falsche Auffassung. Es geht doch um die gesellschaftlichen Beziehungen und der Marx will hier irgendwas Falsches aufdecken. So einfach ist es nicht. In diesem Abschnitt über den Warenfetisch betont nämlich der Marx, den Produzenten der Waren, denen erscheinen ihre gesellschaftlichen Verhältnisse tatsächlich so, wie sie sind. Die sind nämlich nicht unmittelbar gesellschaftlich. Also dass da ein Kooperationsprozess stattfinden würde, wo man drüber kommuniziert, wer was wie viel produziert, sondern die Produzenten stehen tatsächlich nur in einem sachlichen Verhältnis. Nicht die Produzenten kommunizieren, sondern ihre Waren kommunizieren. Ich trage meine Ware auf den Markt, erfahre dort, wie hoch der Preis dieser Ware ist. Also sozusagen die Ware, Geld und andere Ware, die kommuniziert miteinander, aber nicht die Produzenten. Insofern ist in der bürgerlichen Gesellschaft der Warenfetisch eine Realität. Das ist weder eine Manipulation, noch ist es eine Einbildung, noch ist es eine falsche Vorstellung. Das ist real in der bürgerlichen Gesellschaft. Falsch wird der Warenfetisch nur dann, wenn er verallgemeinert wird, wie Marx das nennt. Er hat einen sehr schönen Begriff dafür genommen in diesem Kapitel. Wenn der Warenfetisch verallgemeinert wird zu einer gesellschaftlichen Naturtatsache. Gesellschaftliche Naturtatsache, das muss man sich eigentlich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Gesellschaft und Natur stellt man ja normalerweise so gegenüber. Gesellschaft, das ist das, was die Menschen machen. Natur, das ist was ohne Zutat der Menschen vorhanden ist. Und jetzt spricht der Marx von einer gesellschaftlichen Naturtatsache. Damit ist gemeint die Auffassung, dass dieser Warenfetisch, also dass gesellschaftliche Beziehungen als Eigenschaften der Dinge vorhanden sind, dass das notwendigerweise in jeder Gesellschaft der Fall sein müsste. Dass also nicht gesehen wird, dass das ein Spezifikum der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, sondern anscheinend ist jede Gesellschaft eine warenproduzierende Gesellschaft. Das ist in der Tat falsch. Also es ist nicht falsch, dass der Warenfetisch in der bürgerlichen Gesellschaft Realität hat. Falsch ist die Auffassung, dass jede Gesellschaft so etwas wie einen Warenfetisch hervorbringt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an. Ich kann es an einem hübschen Beispiel vielleicht ein bisschen plastischer machen. Adam Smith, der Begründer einer der Begründer der bürgerlichen ökonomischen Theorie, hat im 18. Jahrhundert gelebt, 1776 sein berühmtes Werk über den Reichtum der Nationen veröffentlicht. Der hat im zweiten Kapitel die Frage aufgeworfen, was denn den Menschen vom Tier unterscheidet. Und hat da geantwortet, naja, die Philosophen, die hätten da schon ganz viele Gründe angeführt, aber der wirkliche, der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht darin, dass Menschen tauschen, Tiere aber nicht. Man hätte zwar schon oft gesehen, dass sich zwei Hunde um einen Knochen streiten, aber man hätte noch nie gesehen, dass zwei Hunde Knochen austauschen. Einen großen gegen zwei kleine oder so irgendwas. Das würden nur Menschen tun. Das sei das spezifisch Menschliche. Die Menschen hätten einen Hang zum Tausch. Wenn also die Menschen einen Hang zum Tausch haben, dann ist Warenproduktion, also sich zum Arbeitsprodukt als einer Ware zu verhalten, die privat produziert wird, mit anderen ausgetauscht wird, das ist dann etwas unmittelbar Menschliches. Dann ist die warenproduzierende Gesellschaft und ihre sozusagen höchst entwickelte Form, nämlich kapitalistische Warenproduktion, die unmittelbar menschliche Gesellschaft. Und genau so hat auch Adam Smith den Kapitalismus aufgefasst als natürliche Ordnung der Dinge. Und das ist genau dieser falsche Aspekt am Warenfetischismus, also das, was typisch ist für den Kapitalismus, zu verallgemeinern als eine Notwendigkeit von jeder Gesellschaft, der man also nie entkommen kann. Und diese Eigenschaft, die trifft eben nicht nur für den Warenfetischismus zu, sondern die trifft auch zu für die anderen Fetischcharaktere, die Marx im Kapital untersucht, um das jetzt hier nicht ausufern zu lassen, weil ich fürchte, dass ich sowieso schon wieder etwas zu lange rede, will ich deshalb nur kurz auf den Kapitalfetisch eingehen, den Marx im Kapital, also im Buch Das Kapital, ja auch analysiert. Kapital, betont Marx, zunächst mal ist kein Ding, ist keine Sache, sondern ist eine spezielle Wertbewegung. Kapital ist der sich verwertende Wert, abgekürzt in dieser berühmten Formel GWG-Strich, also es wird Geld vorgeschossen, Ware wird gekauft, diese Ware wird für mehr Geld verkauft, also deswegen dieses G-Strich. Und wenn das Ganze nicht auf Prellerei beruhen soll, also dass ich jetzt eine Ware unter Wert kaufe und über Wert verkaufe, dann muss das eine ganz spezielle Ware sein, die ich da kaufe. Und Marx analysiert, dass es eben die spezielle Ware Arbeitskraft ist, um die es da geht, weil die einerseits selber einen Wert hat, der bezahlt wird vom Kapitalisten, dass aber andererseits die Verausgabung der Arbeitskraft, also die lebendige Arbeit, neuen Wert schafft und dieser neue Wert höher ist, größer ist, als der Wert, den die Arbeitskraft selber hat. Und dass auf Grundlage dieser Ausbeutung der Arbeitskraft dann eben auch der kapitalistische Gewinn, Profit, Rendite, wie immer das, wir das nennen wollen, existieren kann. Das ist die, also jetzt auch wiederum sehr abgekürzt, die Analyse dessen, was kapitalistische Verwertung bedeutet bei Marx. Und dann analysiert er allerdings noch die Kategorie des Lohns. Also zunächst redet er nur von Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft und dann geht es um den Lohn. Lohn ist nun nicht einfach die Bezahlung der Arbeitskraft. Im Lohn scheint vielmehr die Arbeit selber bezahlt zu werden. Wir arbeiten so und so viele Stunden, verausgaben uns, schwitzen, sind erschöpft. Dafür erhalten wir den und den Lohn. Es sieht also so aus, als wäre der Lohn Bezahlung der Arbeit. Wenn die Arbeit Wert schafft, dann wird dieser Wert im Lohn dem Arbeiter oder der Arbeiterin bezahlt. Man kann sich dann darüber streiten, ob der Lohn gerecht ist, ob wirklich alles bezahlt worden ist oder nicht, aber im Prinzip wird es bezahlt. Wenn dann aber trotzdem noch ein Gewinn übrig bleibt, dann kann der offensichtlich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben, sondern dieser Gewinn ist dann das Produkt, die Frucht des Kapitals. Also wenn im Lohn alles bezahlt wird, was die Arbeit dem Wert hinzufügt und es bleibt ein Gewinn übrig, dann ist dieser Gewinn ist dann die Frucht des Kapitals. Das Kapital scheint also eine mystische Kraft der Selbstvermehrung zu haben, über die es in der bürgerlichen Theorie allerhand Theorien gibt, also wo die herkommt. Meistens wird irgendwie so argumentiert, dass das Kapital ja dazu verwendet wird, Produktionsmittel, Maschinen zu kaufen, die erlauben dann der Arbeit, produktiver zu arbeiten, mehr zu produzieren und das sei dann die Grundlage dessen, dass sich das Kapital einen Profit aneignen kann, weil man ja mit seiner Hilfe mehr produzieren konnte. In so einer Auffassung wird dann gleichgesetzt die stoffliche Eigenschaft, also Werkzeug, Maschine, welche die Produktivität, die stoffliche Produktivität der Arbeit erhöht, wird gleichgesetzt mit ihrer gesellschaftlichen Formbestimmung, als Kapital zu dienen, als Mittel von Ausbeutung, von Verwertung des Werts zu dienen. Das wird überhaupt nicht mehr unterschieden. Und insofern kommt dann die bürgerliche Ökonomie sehr schnell zu dem Ergebnis, Produktion ohne Kapital ist unmöglich. Man kann gesellschaftlich vielleicht die Früchte des Kapitals anders verteilen, so wie man ja auch heute die Steuern für Kapitalgesellschaften kann man hoch oder runtersetzen. Die Löhne kann man hoch oder runtersetzen, aber ohne Kapital könne doch nie produziert werden. Und es sei auch in der Vergangenheit nie anders gewesen, auch wenn man den Namen vielleicht nicht hatte. Aber wenn man zurückgeht, selbst zum Neandertaler, wenn der mit einem Faustkeil auf irgendein Mammut losgeht, ja, dann ist der Faustkeil das Kapital des Neandertalers. Und nur weil er über dieses Kapital verfügt, kann er das Mammut erleben. Es wird also gleichgesetzt Produktionsmittel und die gesellschaftliche Form des Produktionsmittels in unserer Gesellschaft, nämlich Kapital. Dass man nicht produzieren kann ohne Produktionsmittel, das ist schon richtig. Insofern, der Neandertaler braucht schon seinen Faustkeil. Dass aber das Produktionsmittel immer die Kapitalform annehmen muss oder dass da überhaupt kein Unterschied mehr gesehen wird, das ist ein Fetischismus, der auf der Grundlage bürgerlicher Vergesellschaftung entsteht. Es ist nicht der einzige Fetischismus. Man könnte da noch eine Menge mehr dazu sagen, was ich mir jetzt sparen will. Ich mache jetzt einen Sprung in sowohl mein 10. Kapitel in dieser Einführung, als auch, wenn man jetzt an die 3 Bände des Kapitals denkt, an das Ende des 3. Bandes, wo Marx nämlich die trinitarische Formel entwickelt. Trinitarische Formel, auch wieder so eine kleine, also von der Benennung her, eine kleine Spitze. Die Trinität spielt im christlichen, insbesondere katholischen Glauben eine wichtige Rolle. Die Trinität, das ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Es sind einerseits 3, aber andererseits ja auch nicht, weil es soll ja, das Christentum ist ja ein Monotheismus, es hat nur einen Gott und insofern ist dann Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist doch auch wieder dasselbe. Und da knüpft nun Marx also mit so einer kleinen Spitze an und spricht von einer ökonomischen Trinität, nämlich den 3 Produktionsfaktoren. Wenn hier jemand mal irgendwie angefangen hat, ein Semester Volkswirtschaftslehre zu studieren, dann hat er oder sie wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Stunde genau davon reden gehört, dass alle Produktion auf 3 Produktionsfaktoren beruht, nämlich den Faktoren Arbeit, Kapital und Boden. Und diese 3 Faktoren, die würden man halt immer benötigen, um überhaupt produzieren zu können. Diese 3 Faktoren verleihen dem fertigen Produkt ihren Wert und bekommen dann entsprechend ihre Anteile zurück. Also die Arbeit bekommt ihren Anteil in Gestalt des Lohns, Kapital bekommt seinen Anteil in Gestalt des Profits oder Zinses, je nachdem. Der Boden bekommt seinen Anteil in Gestalt der Grundrente, Pacht oder Mietzins bezahlt. Marx analysiert diese Trinität nun ziemlich ausführlich. Ich kann das auch nur zusammenfassen. Der Kern seiner Analyse läuft darauf hinaus, dass er versucht deutlich zu machen, Arbeit, Kapital und Boden unter kapitalistischen Bedingungen sind Mittel, sich einen Teil des produzierten Werts anzueignen. Aus einem Mittel der Aneignung werden sie aber in eine Quelle des Werts verwandelt. Also das ist ein Unterschied, wenn ich meinetwegen, ich bin Bodenbesitzer, ich habe das Monopol, kann hier überall ein Schild hinstellen, betreten, verboten, und benutze dieses Monopol dadurch, wenn einer durchlaufen will oder wenn einer irgendwas auf diesem Boden machen will, benutze ich dieses Eigentümermonopol, um zu sagen, hier, wenn du was machen willst, dann drück mir was ab. Dann ist dieser Bodenbesitz Mittel der Aneignung, aber der reine Boden selber hat damit noch überhaupt nichts mit dem Produkt oder mit der Wertschöpfung zu tun. Also es findet hier eine spezifische Verkehrung statt, die Marx, und jetzt will ich auch ein Marx-Zitat mal vorlesen, die Marx folgendermaßen ausdrückt, also es geht hier um die trinitarische Formel, diese Dreieinigkeit von Kapital, Arbeit und Boden. In ihr ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet. Die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben. Was ist damit gemeint, mit dieser, wie hat das genannt, Versachlichung, Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit. Stofflich brauchen wir in jedem Produktionsprozess menschliche Arbeit, wir brauchen Werkzeuge und das Ganze findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf irgendeinem Boden. Zum Teil wird auch der Boden selber umgepflügt, wenn es um die Landwirtschaft geht. Das heißt, wir haben stoffliche Produktionsbedingungen, die in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft eine bestimmte Form annehmen. Die Arbeit ist nicht einfach Arbeit, sondern Lohnarbeit. Die Produktionsmittel, die Werkzeuge sind nicht einfach Produktionsmittel, sie sind Kapital, das sich verwerten soll. Der Boden ist nicht einfach stoffliche Grundlage, sondern der Boden ist monopolisiert von Eigentümern, die für dessen Benutzung eine bestimmte Rente verlangen. Dieser Unterschied, also von stofflicher Bestimmung und gesellschaftlicher Bestimmung, der wird aber völlig zusammengezogen, also in dem, was Marx da als trinitarische Formel analysiert. Es entsteht eine Religion des Alltagslebens, die nicht einfach nur eine verkehrte Darstellung von Produktionsverhältnissen umschließt, sondern die sozusagen die gesamte spontane Wahrnehmung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft strukturiert. Diesem Fetischismus unterliegen ja nicht bloß die Arbeiter und Arbeiterinnen, der ist genauso gültig für Kapitalisten, für Politiker, für sonst wen, der in dieser Gesellschaft tätig ist. Es handelt sich um ein spontanes Alltagsbewusstsein. Marx spricht in diesem Kapitel da am Ende vom dritten Band auch von einer Religion des Alltagslebens. Also Vorstellungen, die sich ganz spontan bilden, die unsere Auffassung von dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zunächst mal strukturieren. Und das hat enorme Konsequenzen. Ich will versuchen, zwei dieser Konsequenzen ein bisschen anzudeuten. Und dann bin ich auch schon am Schluss. Also es wird jetzt nicht mehr allzu lange gehen. Die erste Konsequenz ist ja in diesem Zitat bereits gesagt worden. Versachlichung der Produktionsverhältnisse. Also kapitalistische Produktion erscheint nicht als eine historisch bestimmte Produktion, die historisch auch anders sein könnte. So wie man heute die Sklaverei betrachtet, das gab es mal historisch, aber besteht doch keine Notwendigkeit dazu, kann man abschaffen, ohne dass die Menschheit verhungern muss. Der Kapitalismus wird anders betrachtet, indem die stofflichen Produktionsnotwendigkeiten zusammenwachsen mit ihren gesellschaftlichen Formbestimmungen, scheint Kapitalismus überhaupt die einzig mögliche Form von Produktion zu sein. Man kann ein bisschen was an den Verteilungsverhältnissen ändern, aber doch bitteschön nicht an diesen grundlegenden Kapitalfunktionen. Das sind so quasi technische, stoffliche Sachzwänge, sachliche Notwendigkeiten, mit denen ja auch häufig genug argumentiert wird. Also das ist sozusagen die spontane Wahrnehmung von Sachzwängen, dass wir in einer Gesellschaft von Sachzwängen leben, das hat sehr viel mit der trinitarischen Formel und diesem Fetischismus zu tun. Zweite Konsequenz, wir haben diese drei Produktionsfaktoren und diese Produktionsfaktoren, so wie sie in der trinitarischen Formel spontan erscheinen, könnte man beschreiben als ihr Zusammenwirken, könnte man beschreiben als eine Art von antagonistischer Kooperation. Kooperation, sie sind alle notwendig, antagonistisch, sie sind aber auch gegensätzlich. Diesen drei Produktionsfaktoren entsprechen drei verschiedene Klassen, die über diese Produktionsfaktoren verfügen. Diese drei Klassen müssen einerseits kooperieren, um was zu produzieren, andererseits streiten sie sich dann um das Produkt. Die Arbeiter wollen mehr Löhne, die Kapitalisten wollen höhere Profite, die Grundeigentümer wollen höhere Pachten oder Grundrenten. Also es ist nicht alles harmonisch, es ist zwar so eine grundlegende Kooperation notwendig, aber es ist halt auch nicht alles ganz harmonisch, insofern antagonistische Kooperation. Sie streiten sich, sind aber aufeinander angewiesen. Ja, was braucht man in so einer Situation? Man braucht natürlich eine gerechte Lösung, die legitimen Ansprüche der einzelnen Klassen berücksichtigt. Und insbesondere, wenn die sich untereinander nicht einigen können, braucht man einen neutralen Schiedsrichter. Und das ist dann der Staat. Das heißt, der Staat soll für Gerechtigkeit sorgen. Das ist das ist nicht eine Verschwörung, die dahinter steckt, dass Leute sowas im Kopf haben, sondern das ist eine Bewusstseinsform, die ganz spontan aus den Verhältnissen entspringt. Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann erkennen wir da jede Menge von Phänomenen wieder, die in unserer alltäglichen Realität, in unserer politischen, sozialen Realität eine wichtige Rolle spielen. Sozialpartnerschaft, kooperatives Verhalten von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, das ist genau dieses Verhalten, was dieser antagonistischen Kooperation entspricht. Also man ist sich darüber im Klaren, wir sind irgendwie aufeinander angewiesen, aber gleichzeitig streiten wir uns ja. Die Staatsfixiertheit der Arbeiterbewegung lässt sich auch sehr gut vor diesem Hintergrund erklären. Das ist nicht einfach nur ein Spleen von irgendwelchen Arbeiterführern gewesen, sondern das ist eine Bewusstseinsform, die aus dieser trinitarischen Formel entspringt. Das heißt aber auch, das hat auch Konsequenzen für das, was wir als Klassenkampf bezeichnen. Es gibt einen Klassenkampf, wo also Klasse gegen Klasse tatsächlich kämpft, der aber überhaupt nichts mit irgendeinem Kampf gegen den Kapitalismus zu tun hat. Der spontane Klassenkampf ist zunächst mal Kampf innerhalb des Kapitalismus um ein bestimmtes Stück vom Kuchen, oder meinetwegen, es ist nicht immer nur der Kuchen, es sind auch die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen, unter denen man da leben muss. Aber es sind zunächst mal Kämpfe vor dem Hintergrund dieser antagonistischen Kooperation, wie sie einem von der trinitarischen Formel nahegelegt wird. Also nicht jeder Kampf in der bürgerlichen Gesellschaft hat ein transzendierendes Moment, also ein Moment, was über diese Gesellschaft hinausweist. Im Gegenteil, die meisten Kämpfe haben erstmal ein sehr stark affirmatives Moment. Sie finden in dieser Gesellschaft statt und halten sie auch am Laufen. Dementsprechend hat auch Marx von der Lohnform als derjenigen Form gesprochen, auf der alle Freiheits- und Gerechtigkeitsillusionen sowohl der Arbeiter wie der Kapitalisten beruhen. Also sozusagen die Kämpfe werden geführt, auch mit bestimmten normativen Maßstäben, was ist Gerechtigkeit, was ist Freiheit. Im spontanen Bewusstsein sieht es so aus, als würden diese Maßstäbe aus irgend so einem Himmel der Normen heruntergenommen. Wir reden über Gerechtigkeit und gerecht muss es doch zugehen. Und das ist, hier haben wir eine Gerechtigkeitslücke. Das war vor ein paar Jahren, als die rot-grüne Regierung zum ersten Mal gewählt worden ist, 1998, da war das große Schlagwort in dem Wahlkampf Gerechtigkeitslücke. Es sei eine Gerechtigkeitslücke aufgetreten. Ja, was heißt Gerechtigkeit? Wo wird der Maßstab von Gerechtigkeit hergenommen? Dieser Maßstab damals war der fehlende Ausgleich der Klassen. Die eine Klasse, die hat immer ganz viel bekommen, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und so weiter sind fürchterlich angestiegen, die Löhne dagegen sind stagniert. Insofern Gerechtigkeitslücke. Also genau dieser Ausgleich, den die trinitarische Formel nahelegt, der sei nicht erreicht worden und jetzt müsse eben durch eine andere Politik dieser Ausgleich wiederhergestellt werden. Das heißt also, dieser ganze Gerechtigkeitsdiskurs hat überhaupt kein sprengendes Moment, sondern ist erstmal ein Moment innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und damit, und jetzt bin ich auch wirklich beim Schluss, und damit wird dann auch deutlich, dass eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, an der kapitalistischen Gesellschaft, tiefer ansetzen muss, als bei Verteilungskämpfen, bei ungerechten Behandlungen, bei Ungleichbehandlungen, dass die Kritik ansetzen muss bei der grundsätzlichen Art und Weise der Vergesellschaftung. Also die Vergesellschaftung, die überhaupt dann diesen ganzen Fetischismus hervorbringt, mit den systemkonformen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Diese Vergesellschaftungsweise, die eben vermittelt ist über Wert, über ein selbstzweckhaftes Kapital, die muss kritisiert werden. Das heißt also, es geht nicht um, wie das in den letzten Jahren ja auch häufig der Fall war, es geht nicht um Kapitalistenkritik, sondern es geht um Kapitalismuskritik. Und Kapitalismuskritik beinhaltet eben weit mehr als nur Kritik an ungleicher Verteilung, Kritik an Ausbeutung. Ausbeutung gab es auch in anderen Klassengesellschaften. Kapitalismuskritik bedeutet Kritik an einer Vergesellschaftung über den Wert. Kritik an einem gesellschaftlichen Verhalten, was auf Privatproduktion beruht und nicht auf der Herstellung einer kooperativen Gesellschaftlichkeit, das wäre die Alternative, für die der Marx vor über 100 Jahren dieses heute nicht so geliebte Wort Kommunismus